Bitte schön. Okay. Guten Tag, mein Name ist Frau Keine. Ich bin zuständig hier für Sie und ich möchte gerne Ihnen einen Anamnesegespräch durchführen. Kurz zum Ablauf würde ich nach Ihren persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Paul Mühe. Paul Müller? Nein, Mühe. M-Ü-H-E. Mühe. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Mühe? Ich bin 54 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 6.8.68. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,78 Meter. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege noch 71 Kilo. Was führt Sie zu uns, Herr Mühe? Ja, ich habe immer solche Schmerzen beim Schlucken und das wird immer schlimmer. Und manchmal habe ich auch so Schmerzen, also hier so unterhalb vom Hals, so hinter dem Brustbein. Und das brennt dann so und manchmal habe ich auch so ein bisschen Sodbrennen. Und das wird aber nicht besser, sondern schlechter eigentlich. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss doch mal zum Arzt gehen. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, da Sie zu uns gekommen ist. Ja, Herr Mühe, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, angefangen hat das schon, ja, wie lange habe ich das schon? Vielleicht so seit 3 Monaten. Und das ist aber immer schlimmer geworden. Am Anfang war das so, wenn ich so ganz trockene, feste Nahrung gegessen habe. Was weiß ich, wenn ich ein relativ trockenes Brot gegessen habe oder so und nicht viel getrunken dazu, dann hatte ich das Gefühl, das rutscht nicht so richtig. Und jetzt ist es eigentlich bei allem festen Essen, dass das richtig weh tut. Und selbst beim Trinken tut es ein bisschen weh. Können Sie Flüssigkeiten gut herunterschlucken? Ich kann die wohl schlucken, aber auch da tut es inzwischen weh. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen sind, stark die Schmerzen entspricht? Also wenn ich was Flüssiges, also was weiß ich, Joghurt oder Milch trinke oder Bier trinke, dann ist das vielleicht bei 3. 3. Aber wenn ich was Festes esse, dann tut es schon deutlich mehr weh. Dann okay. Ist das mehr als die Hälfte. Dann ist es vielleicht so bei 6. Okay. Ja, diese Schmerzen sind dauerhaft oder vorübergehend? Nee, die sind insbesondere beim Schlucken und dann bleiben die halt noch einen Moment hinterher. Ne? Ja, Sie haben auch Sodbrennen. Haben Sie auch Aufstoßen? Nee, Aufstoßen eigentlich nicht so sehr. Also, dass da irgendwas hochkommt, eigentlich nicht. Ich muss manchmal so ein bisschen, ja, wenn ich Bier trinke oder so, dann kommt so ein bisschen Kohlensäure hoch. Aber richtig doll aufstoßen muss ich nicht. Ja, haben Sie vermehrte Schleim im Mund bemerkt? Also morgens muss ich ziemlich viel Schleim abhusten. Das merke ich. Morgens, okay. Da habe ich Husten und da kommt auch immer irgendwas raus. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Der ist zurzeit nicht gut, wirklich. Ich habe auch deutlich abgenommen. Wie viel Kilo? Ja, ich habe mal 80 Kilo gewogen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich dann länger nicht gewogen, aber neulich habe ich mal gedacht, die Hosen schlackern so. Geh mal auf die Waage. Und dann habe ich festgestellt, dass ich nur noch 71 Kilo wiege. In welchem Zeitraum haben Sie 9 Kilo abgenommen? Ach, vielleicht so in einem halben Jahr oder so. Ich wiege mich ja nicht so oft. Ist Ihnen übel? Ja, eigentlich mal so ein bisschen, wenn ich so dolles Sodbrennen habe, ist mir vielleicht mal ein bisschen schlecht, aber oder auch wenn ich merke, dass die Schmerzen beim Schlucken so doll sind, dann habe ich so ein bisschen Widerstand. Dann mag ich auch nichts mehr essen. Aber so richtig schlimme Übelkeit habe ich nicht. Ich musste mich auch nicht übergeben. Okay, gut. Und, schlafen Sie gut? Ja, also durchschlafen tue ich nicht so sehr gut. Zwischendurch muss ich mal auf die Toilette oder ich wache auf, eben weil das ein bisschen brennt im Hals. Das passiert schon mal. Wie viel Mal gehen Sie zur Toilette beim Wasserlassen in der Nacht? Ah, vielleicht noch so einmal zusätzlich. Einmal. Wenn ich dann aufwache, dann gehe ich halt auf die Toilette. Das ist nicht jede Nacht, aber hin und wieder mal, ja. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Atmen, Heiß? Beim Atmen, nö, beim Atmen, so habe ich eigentlich keine Probleme. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen und Schüttelgang? Ich nicht. Schwitzen Sie mehr als in der Nacht? Mehr als früher? Nee, würde ich nicht sagen. Ja, wie fühlen Sie sich allgemein? Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Nee, also so richtig fiebrig krank fühle ich mich nicht. Ich fühle mich ein bisschen schlapp. Schlapp, okay. Ja, ich habe für mich alle wichtigen Fragen gestellt über Ihre aktuellen Beschwerden. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Na, mir fällt nicht ein, was ich Ihnen noch sagen kann. Ich habe halt diese Schmerzen beim Schlucken und die werden nicht besser, sondern schlechter. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Nur, Haben dass ich Sie jetzt. deswegen schon mal beim Arzt? Bei meinem Hausarzt oder so war ich noch nicht, nee. Okay. Und oder haben Sie deswegen etwas Medikamente eingenommen? Na, ich habe am Anfang habe ich mal. So, weil ich dachte, das sind normale Halsschmerzen, ne? Da habe ich mal so Lutschtabletten benutzt, aber das habe ich dann bald aufgegeben. Okay. Ja, ich möchte wissen über Ihre Gesundheitszustand. Sind Sie vollständig geimpft? Ich bin vollständig geimpft. Ja, also 3 Corona-Impfungen habe ich. Und ansonsten, ja, was man früher so als Kind bekommen hat, ne? Okay. Sind Sie allergisch gegen Medikamente oder Lebensmittel? Nee, so, also eigentlich ist nichts bekannt bei mir an Allergien. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen wie Blutzuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Ich habe ein bisschen erhöhten Blutdruck, das hat man schon vor 15 Jahren festgestellt. Dann nehme ich auch Medikamente ein. Was nehmen Sie dagegen Ich ein? nehme Metoprolol 95 eine morgens. Und sonst noch was? Und dann nehme ich noch Aspirin 100 einmal täglich. Und wurden Sie schon mal operiert? Nee, operiert wurde ich noch nicht. Ich habe allerdings Krampfadern und da sagt mein Hausarzt immer, die müsste man mal operieren, da will ich aber nicht. Ich trage dann lieber Kompressionsstrümpfe, aber ich hatte auch schon mal eine Thrombose und da hatte ich sogar auch eine Lungenembolie. Und da war ich mal ein paar Tage im Krankenhaus. Aber ansonsten operiert worden bin ich wirklich noch nicht. Okay. Wann war das? Die Thrombose und die Lungenembolie, das war vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Deswegen nehme ich auch das Aspirin immer noch. Okay. Ich möchte wissen über Ihre Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie? Ja, ich rauche schon, ja. Seit wann rauchen Sie? Ja, seit 30 Jahren. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich? Ja, so 1,5 Päckchen am Tag rauche ich schon. Ja, haben Sie schon mal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören? Ja, versucht hat das bestimmt jeder Raucher schon mal, weil es so furchtbar teuer ist. Und jetzt in letzter Zeit schmecken die Zigaretten auch gerade nicht so gut, muss ich sagen. Wenn ich so Sodbrennen habe, dann schmecken die Zigaretten auch nicht so gut. Aber ja, trotzdem kann ich die Finger nicht davon lassen. Ja, das Rauchen schadet der Gesundheit. Ich empfehle Ihnen, ja, mit Ja, dem da steht ja auch immer Rauchen drauf auf aufzuhören. den Packungen. Ja, ich Ja, weiß Sie das ja wissen schon. es schon. Ja, trinken Sie Alkohol? Sie haben es schon gesagt, Sie trinken Bier. Ja, so 2, 3 Bier trinke ich am Tag und ja, so 2, 3 Mal in der Woche gibt es auch noch Schnäpschen dazu. Seit wann trinken Sie Alkohol? Ach, so wie jeder seit 16 oder 17. Mit 16 Jahren? Mit 16, ja, da hat man angefangen, mal Bier zu trinken und ja. Okay, ja, Sie sollten vielleicht auch mit dem Alkohol reduzieren, ja. Ja, aber wenn man Das nachts nicht schadet auch schlafen kann Ihre und ne? Gesundheit. Ja, aber gehört ja irgendwie auch dazu zu meinem Tageslauf, ne? Ja, Sie können vielleicht zur Ruhe finden, andere Möglichkeit benutzen, statt Alkohol, ja. Na ja, so viel ist das ja nun auch nicht. Haben Sie Kontakt mit dem Drogen? Mit Drogen? Nee, da Ja. habe ich nur wirklich nichts mit zu tun. Okay, ja. Ich habe für mich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch was hinzufügen? Nö, ich wüsste jetzt nicht, was Ja, ich Ihnen noch erzählen könnte. ich hatte noch ein paar Fragen. Krankheiten Ihrer Eltern. Sind Ihre Eltern gesund? Nee, also die Krampfadern, die habe ich von meiner Mutter geerbt. Die hat auch ordentliche Krampfadern. Und mein Vater hatte einen Schlaganfall. Haben Sie Geschwister? Ja, ich hatte einen Bruder, der hatte aber Krebs in der Bauchspeicheldrüse. Der ist also nicht alt geworden. Er ist schon gestorben. Mein Bruder ist gestorben daran, ja. Ja, das tut mir leid. Wann ist er gestorben? Ja, das ist jetzt ein paar Jahre her. Da war, der ist älter als ich. Der war so 54. Also so alt wie ich jetzt eigentlich, ja. Okay, das tut mir leid. Was machen Sie beruflich, Herr Müller? Ich bin Angestellter bei der Handwerkskammer. Handwerkskammer. Kammer. Kammer, okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden. Geschieden. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder, aber die sind schon groß, die sind aus dem Haus. Und ja, machen Sie sportliche Aktivitäten regelmäßig? Regelmäßig, ja. Hin und wieder fahre ich mit dem Fahrrad, wenn das Wetter gut ist. Aber sonst mache ich eigentlich keinen Sport. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Alltag? Naja, also, ja, nicht wirklich schlimmen Stress, nein. Kann ich nicht sagen. Okay. Ja, Herr Möhe, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch was hinzufügen? Haben Sie Fragen an mich? Ja, ich meine, jetzt habe ich natürlich die Frage, ne, was kann das sein und was kann man dagegen machen? Ne, gibt es irgendein Medikament, dass ich nicht mehr diese Schluckschmerzen habe? Und natürlich auch die Frage, was steckt dahinter? Ist das irgendwas, was gefährlich ist oder so? Ne? Ja, ich vermute, Sie haben Probleme mit der Speiseröhre. Ja, die Diagnose festzustellen, brauche ich ein paar Untersuchungen. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen. Danach nehme ich Blut ab und ein paar bildgebendes Was Verfahren sind bildgebende durchführen. Verfahren? Wie Ultraschall und ja, Tomographie. Hm, braucht man dafür, Strahlen? Ja, erst würde ich eine Magenspiegelung würde ich durchführen. Gegebenenfalls ja. Als erweiterte Untersuchung würde ich eine Computertomographie durchführen. Und hat das Strahlenbelastung? Die Magenspiegelung hat keine Strahlenbelastung. Das ist eine Untersuchung mittels einem Gerät, die flexibel und biegsame Schlauch am Ende mit Kamera und Licht wird durch den Mund bis Magen geschoben. Kriegt man dazu eine Narkose? Sie sollten vielleicht ein leichtes Beruhigungsmittel bekommen, um die Unangenehme nicht zu fühlen. Ah ja, okay, ja, wenn ich Hauptsache, ich merke das nicht, das ist mir wichtig. Okay. Ja, ich werde Ihnen gleich kommen. Können Sie bitte im Wartezimmer mich warten? Ja, dann warte ich auf Sie im Wartezimmer. Okay. Bis gleich. Haben Kollegen andere Fragen? Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen brennend? Oh, ja, ich würde sagen, die Schmerzen sind drückend, drückend und brennend, ja, am ehesten. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nee, sie strahlen nicht aus, sie sind ganz lokalisiert. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Sie Hartem oder gummiartige Schwellung im Hals haben? Das habe ich nicht bemerkt, nein. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Hautveränderungen aufgefallen? Ob mir Hautveränderungen aufgefallen sind, habe ich jetzt nicht so gemerkt. Ich gucke mich ja selber nicht so genau an, ja. Aber mir ist eigentlich nichts aufgefallen, nein. Sie haben gesagt, Müdigkeit. Ja, ich bin so ein bisschen schlapp zurzeit, ja. Schlapp. Das war's. Okay. Sie haben gesagt, Flüssigkeit und fette Nahrungsaufnahme, Fest, fest Nahrungsaufnahme beim Schluckbeschwerden, Auslöser. Gibt es andere Auslöser, haben Sie bemerkt? Nee, eigentlich tut es vor allen Dingen oder tut es eigentlich nur beim Schlucken weh. Okay, danke schön. Und ohne Nahrung schluckt man ja, na klar schluckt man mal so zwischendurch Speichel runter. Aber normalerweise so beim tut es nur weh beim Essen und Trinken. Frage, noch andere Fragen. Ja, zum Beispiel dieser Mann und Hodgkin-Lymphoma, aber diese Krankheit meist dann mit AIDS sehen. Anamnes für die sexuelle Anamnes Ah, okay. haben wir Fragen, ich habe gefragt, oder? Sie hat ja nicht gefragt, also ich habe gesagt, ich bin geschieden. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich irgendwie einen anderen Sexualpartner habe oder so, ne? Dankeschön. Das können wir anfangen, Sultan? Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich würde gerne Ihnen einen neuen Patienten, Herr Paul Mühe, vorstellen. Haben Sie Kurzzeit für mich? Ja, was haben Sie denn mit Herrn Mühe besprochen? Ja, Herr Mühe, 54 Jahre alt, am 6.8.68 geboren. Und 1,78 Meter groß, 71 Kilo schwer. Herr Möhe stellte sich bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender, zunehmender Dysphagie im Hals- und Retrosternalbereich und eine drückende, brennende retrosternaler Schmerzen. Herr Mühe berichtet vorher eine Pyrosis leide und die Schmerzintensität wurde bei fester Ernährung 6, bei flüssiger Ernährung bei 3 angegeben und der Patient klagt über zudem leichte Nausea und vermehrte Schleimauswurf. Und die vegetative Anamnese ergab eine Inappetenz und Gewichtabnahme von 10 Kilo innerhalb 6 Monaten und Abgeschlagenheit. Der Patient hat bis jetzt nicht einem Arzt aufgesucht. Er nimmt nur Luftschutztablette ein. Er ist dreimal gegen Corona geimpft. Er habe keine Allergien. An Vorerkrankungen sind bei ihm eine arterielle Hypertonie seit 15 Jahren bekannt. Dagegen nehme er Metoprolol 95 Milligramm einmal morgens ein. Eine Varikose ist bei ihm bekannt. Deswegen nehme er Aspirin 100 Milligramm einmal morgens. Er hat vor 4 Jahren eine Lungenembolie mit Tiefenthrombose untersogen. Er wurde niemals operiert und er ist Raucher, ja, mit 45 Packungsjahr Nikotinkonsum, und er trinke bis 3 Flaschen Bier plus 3 Schnäpschen mit 16 Jahren. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass seine Mutter an Varikosen leide und sein Vater an Apoplex leide. Erlitten hat, muss man ja sagen, da, ne? Apoplex ist ja ein Punktereignis, ne? Sein Bruder ist ja an Pankreaskarzinom vor ein paar Jahren gestorben. Er ist Handwerkskammer und er ist geschieden und habe 2 erwachsene Kinder. Und er macht als sportliche Aktivitäten ab und zu Fahrradfahren. Er habe keinen Stress bei der Arbeit und im Alltag. Meine Verdachtsdiagnose lautet Ösophaguskarzinom. Als Differentialdiagnostisch kommen Barrett-Ösophagus, Lungenkrebs, mediastinalen Lymphoma in Betracht. Meine Verdachtsdiagnose zur Abklärung wurde ich als der Patienten ausführlich körperlich untersuchen. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, bei der körperlichen Untersuchung, ich taste Lymphknoten ab im Halsbereich und supraklavikulärer, axillärer, Inguinalbereich. Und ich taste Bauch ab, ob eine irgendwelche Organomegalie gibt. Und ja, vielleicht bei Magenbeschwerden erwarte ich eine Drucktoleranz im Epigastrialbereich. Ah ja. Mhm. Er hat keinen Appetit und viel Gewichtsabnahme, und erwarte ich bei der körperlichen Untersuchung Anämiezeichen, vielleicht eine blasse Haut. Kann ich bemerken. Mhm. Und, als Laboruntersuchung würde ich großes Blutbild, Entzündungswerte, BCG, Nierenwerte, Leberwerte, Schütteldiagnostik, würde ich durchführen. Mhm. Und als bildgebendes Verfahren würde ich erst einen Bauchultraschall durchführen, ob mögliche Magenkarzinom oder andere Karzinom auszuschließen. Mhm. Und ja, zur Diagnostik würde ich eine Ösophagogastroduodenoskopie durchführen. Bei der Ösophagogastroduodenoskopie erwarte ich im Speiseröhre unten Bereich eine Tumor oder Veränderungen von Schleimhaut Genau. und ja, Und wenn Sie vielleicht da was finden, wenn ja. Sie da was finden und das ist tatsächlich positiv, also ist also ist ein Karzinom, was müssen wir dann auf alle Fälle noch machen? Ja, ich würde eine Gewebeprobe entnehmen zur Ja. chirurgischen Untersuchung. Ja. Aber wenn das positiv ist, wenn wir also feststellen, da ist wirklich was Böses, was müssen wir dann noch machen? Ja, gegebenenfalls im schweren Falle kommt eine Vergehrsstand in Frage. Ah, ja, Sie sind schon bei der Therapie. Ich bin noch bei der Diagnostik. Nein, Wonach müssen... würde ich auch eine Thorax mit Abdomentomographie durchführen. Ja, also für eine Skelettszintigraphie, dass man guckt, ob der Tumor irgendwo gestreut hat, ne? Aber Oder ein Ganzkörper-CT. Scintigraphie ist ein ja, teure Diagnostikmethode. Deswegen, das ist nicht eine routinemäßige Würde man das nur bei erhöhtem Untersuchung. Verdacht machen? Ja, okay, gut. Und jetzt gehen wir mal über zur Therapie. Sie haben gerade schon gesagt, also wenn das ganz schlimm ist, dann muss man da einen Stent setzen und praktisch die überbrücken, die. Ja, die Prognose von also Fagus-Karzinom ist in Faust. Ja, deswegen, ja, es, ja, zu wenige Patienten hat eine Chance für Operationen. Normalerweise eine palliative Therapie kommt in Frage mit der Chemotherapie und Radiotherapie und Schmerztherapie und Ernährungsschützen mit der ja, Gastrostomie oder ja, eine parenterale Nutrition. Ach, so dass er entweder eine Magensonde kriegt, damit er gar nicht den Ösophagus belasten muss, Ja. oder dass er eine Weile erstmal parenteral ernährt wird. Okay, ja, das klingt auch vernünftig. Gut. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass der Patient das nicht hat, sondern dass wir da einen negativen Befund haben, dass er vielleicht irgendwas anderes hat. Er könnte ja auch, im besten Fall könnte er einen einfachen Reflux haben, aber es klingt natürlich nicht so gut, alles, was er beschreibt. Zumal er ja auch ordentlich Risikofaktoren mitbringt. Ja, und Ne? er ist B-Symptomatik. Ja, genau. Ja. Gut. Halten Sie mich bitte über Herrn Mühe auf dem Laufenden. Ja, ich möchte immer schön die Berichte wissen, was bei den Untersuchungen rausgekommen ist. Ja, ich Gut, werde das alles klar. Jo. ja. Ich bin heute ein bisschen ja, durcheinander, entschuldigen. Nee, ich finde das war gut. Wegen ja, vielleicht Prüfungsstress fühle ich mich Nein, also unruhig. ganz ehrlich, ich fand die heute ein bisschen besser als die letzte noch. Und also sprachlich war das ziemlich gut. Und sie haben eigentlich auch nichts, also nichts ausgelassen, sowohl beim Fragen. Erst habe ich gedacht, oh, sie hört schon mit einmal auf zu fragen, aber dann kamen ja noch die weiteren Fragen. Ich habe eine einzige Formulierung, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er hatte vor 4 Jahren eine Thrombose und eine Lungenembolie. Daran hat er gelitten. Und Sie haben gesagt, er hat sich unterzogen. Unterziehen kann man sich nur einer Maßnahme. Also er hat sich einer Operation unterzogen. Ja. Ja, oder einer, was weiß ich, einer Chemotherapie. Oder er wurde einer Therapie unterzogen. Aber an einer Erkrankung kann man nur leiden. Okay. Ne? Das ist sprachlich nur jetzt mir aufgefallen. Und ansonsten fand ich das sprachlich ziemlich flüssig. Ja, gut. Vielleicht was mir aufgefallen, einige Sachen falsch gesagt. Oder nö. Es gibt keine Missverständnis. Ich fand jetzt kein Missverständnis. Okay. Das war das Einzige. Ich wüsste jetzt nicht. Hier Raucheranamnese. Beim Alkohol, ja, da haben sie nicht gesagt, also er trinkt 2 bis 3 Flaschen Bier am Tag. Und Wochenende. Schnaps. Und zusätzlich noch Schnaps. Und das schon seit er 16 ist. Ja, also das war, da haben sie nur gesagt, er trinkt 2 bis 3 Flaschen Bier und Schnaps seit 16. Ja, mit 16, ich habe gesagt, ja, oder mit vielleicht. 16 hat er angefangen, Alkohol zu trinken. Das ist ja auch, so hat er das auch gesagt. Und jetzt bei dieser Menge hat er sich halt eingependelt, dass er regelmäßig also Bier am Tag trinkt und zusätzlich mehrfach in der Woche schnappt. Ne? Ja. Gut. Und das ist nicht gesund. Das haben sie schon ihm klar gemacht, ja. Ja.